Lorenz schließt aus dem auffälligen Schwanken der Ergebnisse mit Recht. Die übliche kritische Methode müsse irgendwie und irgendwo ein Loch haben, denn sonst könne man doch nicht mit der nämlichen Methode beweisen, dass einmal ein betreffendes Geschichtswerk echt, zum anderen aber unecht sei. Worin der methodische Fehler liegt, vermochte Lorenz nicht zu erkennen. Uns liegt das Hauptgebrechen der hergebrachten Methode klar vor Augen. Es besteht in der Relativität der angewandten methodischen Maßstäbe. In Fragen der Echtheit, das heißt der Natürlichkeit einer gegebenen Realität, in unserem Falle der literarischen Überlieferung, kann, wie wir an früheren Stellen ausführlich dargelegt haben, die Prüfungsmethode nicht in einer Vergleichung der Untersuchungsobjekte miteinander bestehen, sondern in der Vergleichung der Objekte mit einer außerobjektiven Gegebenheit. Die außer- oder überobjektive Gegebenheit ist die allgemeine Erfahrung, der gesunde, normale Menschenverstand, welcher seine durch die Erfahrung geeichten absoluten Maßstäbe den historisch-literarischen Objekten anlegt. Da sich die Erfahrung in ihren Grundzügen, und nur auf diese kommt es an, nicht selbst widersprechen kann, so sind die aufgrund der absoluten Methode der rationalen Interpretation gefällten Urteile unanfechtbar und unumstößlich. Ein Hin- und Herschwanken in den Ergebnissen ist bei der Appellation an die Vernunft unmöglich. Der Begriff der spätmittelalterlichen universalen Geschichtsfälschung umschließt ein räumliches und ein zeitliches Moment. In horizontaler Dimension betrachtet, besagt die Universalität der Aktion, dass alle anscheinend in Italien, Frankreich, Deutschland, England oder wo sonst immer ins Werk gesetzten Fälschungen nicht isolierte Vorkommnisse, sondern die Etappen eines großen einheitlichen Unternehmens sind. In vertikaler, das heißt zeitlicher Ausmessung betrachtet, will Fälschungsuniversalität besagen, dass alle Fälschungen, mögen sie nach der herrschenden Meinung der Forscher in den verschiedensten Jahrhunderten des Mittelalters unternommen sein, in Wahrheit gleichzeitig, das heißt im Verlaufe einer Auktion in einem und demselben Zeitalter, wie bereits angedeutet, im Spätmittelalter entstanden sind. So wird also, um einige Beispiele anzuführen, behauptet, die von der Forschung in die Mitte des 9. Jahrhunderts gesetzten pseudo-isidorischen Dekretalen, die angeblich vom Erzbischof Lanfranc von Canterbury um 1072 gefälschten 10 Papsturkunden, die angeblich um 1076 erfolgten Osnabrücker Fälschungen, weiter die von der Forschung ins 12. Jahrhundert gesetzten Fälschungen von Reichenau, St. Maximin in Trier, sie alle sind gleichzeitige Ausflüsse der einen spätmittelalterlichen Generalaktion. Wie kann das möglich sein, wird man ausrufen. Wer Urkunden fälscht und erdichtet, hat doch einen ganz bestimmten praktisch aktuellen Zweck im Auge. Der Fälscher will doch aufgrund seiner Falsifikate diesen oder jenen materiellen Vorteil für sich oder seine Anstalt herausschlagen. Haben denn nicht, um einen Fall herauszugreifen, die Genossen der Reichenauer Aktion ihre Vogteiurkunden offenkundig zu dem Zwecke geschmiedet, um sich gegen die bedrohlich wachsende Macht der Klostervögte zur Wehr setzen zu können? Ist nicht der Gedanke, so wird man mir weiter entgegenhalten, jene Vogteiurkunden seien im 15. Jahrhundert gefälscht worden, also zu einer Zeit, in der sich die allgemeinen Verhältnisse von Grund aus gewandelt hatten und absolut kein Grund vorlag, gegen Anmaßungen der Vögte falsche Urkunden anzufertigen, geradezu widersinnig? Oder wie sollen die gefälschten pseudo-isidorischen Dekretalen in der Renaissancezeit entstanden sein können, wo wir wissen, dass sie bereits im Jahre 865 Papst Nikolaus I. gekannt hat? Eine gründlichere Abfuhr, so scheint es, kann man sich nicht denken. Zu diesen vernichtenden Einwürfen ist Folgendes zu bemerken. Erstens, wenn in der Renaissance eine universale und planmäßige Verfälschung der Geschichte stattgefunden hat, so hat sich diese Aktion nach einem genau festgelegten Plane abgewickelt. Ein Feldherr wird nicht Teile seiner Armee aufs Geratewohl oder ohne jede Verbindung miteinander hier und da einsetzen, sondern den Angriff so vortragen, dass ein Heeresteil nur als Glied eines Organismus tätig ist, das heißt, dass jeder Teil mit Rücksicht auf den anderen, gestützt und gedeckt durch den anderen, die vorgezeichnete gemeinsame Aufgabe zu erledigen hat. In dieser Hinsicht kann auch die systematische universale Geschichtsverfälschung mit einem Feldzuge verglichen werden. Auch hier würde eine Geschichtsfälschung einem abgesprengten Heeresteil vergleichbar in der Luft hängen, wenn sie nicht durch zweckmäßig eingesetzte andere Fälschungen gedeckt und gestützt würde. Jede Geschichtsfälschung erhält, auch wenn sie schon an sich mit Sorgfalt und Geschick verfertigt ist, erst dadurch einen vollen lebenswahren Anstrich, dass sie mit anderen Fälschungen organisch verbunden und verkettet wird. Solches organische Ineinanderverschlingen von Fälschungen nenne ich die Verankerung der Einzelfälschung. Die Verankerung einer Fälschung in der Überlieferung kann auf mehrere Art und Weise erfolgen. Es sei das Beispiel des Fälschers Otlo erwähnt, der so verfuhr, dass seine Urkundenfälschungen und die historischen Abschnitte in seinen literarischen Geschichtswerken sich gegenseitig ergänzten und unterstützten. Diese Parallelfälschungen, das erdichtete Faktum, wird einerseits in Form einer Urkunde, eines amtlichen Protokolls, eines Briefes und so weiter vergegenständlicht, andererseits wird es in literarischen Werken, in Chroniken, Lebensbeschreibungen, Annalen verarbeitet, stellen geradezu das Hauptcharakteristikum der universalen Fälschungsaktion dar, gehören zu ihrem methodischen Grundschema. Ohne Parallelfälschungen lässt sich eine universale Aktion überhaupt nicht denken. Mit dem Plan einer universalen Geschichtsfälschung wurde ohne weiteres die Notwendigkeit vorgestellt, den sonst isolierten und toten Einzelfälschungen den Anschein organischen Lebens durch Parallelfälschungen oder sonstigen Verankerungen zu verleihen. Betrachten wir von diesem Standpunkt aus das vorhin angeschnittene Problem der pseudo-isidorischen Dekretalen, so kann uns der Einwurf, die Fälschungen dieser Dekretalen könne deshalb nicht in der Renaissancezeit stattgefunden haben, weil sie bereits im Jahre 865 Nikolaus dem I. bekannt gewesen wären, nicht weiter imponieren, da ja solche mittelalterlichen Erwähnungen der Dekretalen in Briefen, historischen Schriften usw. so ebenfalls Fälschungen, Parallel- und Stützungsfälschungen sein können und, wie wir später sehen werden, in der Tat sind. Nichts zeigt so deutlich die Tatsache, dass sich die historische Echtheitskritik in einer Sackgasse verrannt hat, dass sie sich blind und hilflos ständig in einem Kreise dreht, als die allgemein geübte Methode, den Zweck, die Zeit zum Beispiel einer urkundlichen Fälschung, durch die zeitgemäßen literarischen Zeugnisse, die in Wahrheit Selbstfälschungen, Parallelfälschungen sein können, zu erläutern und zu bestimmen. Und umgekehrt Fälschungen in Chroniken, Annalen und Lebensbeschreibungen an dem parallelen urkundlichen Material zu erläutern. Wenn an der Schwelle der Neuzeit eine systematische Verfälschungsaktion größten Stils unternommen wurde, so erforderte es die Natur der Sache, dass in den beiden Parallelreihen der schriftlichen Überlieferung, in der urkundlichen Reihe und in der literarischen Reihe, kongruente Geschichtsfälschungen stattfinden mussten. Es ist dann aber auch die heutige Methode der Bestimmung von Zeit und Zweck einer Fälschung durch Vergleichung der entsprechenden Zeugnisse der beiden Parallelreihen der Überlieferung zur Unfruchtbarkeit verdammt.